Hola, hola, einen guten Abend oder auch guten Morgen oder guten Tag, wenn du den Podcast in einem anderen Moment hörst. Herzlich willkommen, das ist die erste Mixtape der neue Radiosaison 2022-23 und die Ausgabe Nummer 34 seit September 2019. Ich bin Mercedes Herrada und freue mich so sehr, dass du dich für guten Punk, Rock und Metal entschieden hast. Jetzt mit neue Intro, Life's a Bitch von Excuse the Skin. So ist es bei Mixtape. Samstags alle vier Wochen von 20 bis 21 Uhr und nicht mehr bis 22 Uhr auf OS Radio 104,8 oder immer, wann du möchtest, über die Homepage mixtaperadio.online. Warum eine Stunde weniger? Ich mache das mit voller Leidenschaft, das auf jeden Fall, aber mit meinem wöchentlichen Mixtape für Spanien, Beruf, Familie etc. War mir irgendwann einfach zu viel. Aber ich wollte auf keinen Fall mit der Sendung aufhören. Deshalb finde ich eine super Lösung, einfach eine Stunde weniger zu machen und einfach euch weiter super Bands zu präsentieren. Eine Sendung, wo die Musik das Wichtigste ist, von Bands aus Spanien und aus überall. Wir hören heute wie gewohnt ein paar Klassiker, aber auf jeden Fall einige Vorstellungen und Neuheiten, die via Mail bekommen habe. Lass dich überraschen, genieß den Abend in Begleitung auf jeden Fall von mir und dieser super Bands. Es geht los mit einer Band aus Tarragona, Katalonien, Crim. Hier zusammen mit Violets und der Song Paper Boats. Once the paper should be banned. II von NoFX, eine Band, die sich nach 40 Jahren auflösen. So konnte man von Fat Mike verstehen, als er Anfang September eine Antwort über Instagram schrieb. Ein Fan fragte, warum NoFX so selten nach Kanada auf Tour kämen. Antwortete er, wir lieben Kanada. Es ist nur so, dass das nächste Jahr unser letztes sein wird. Dann schrieb er dazu, Los Angeles wird der letzte Ort sein, an dem wir spielen. Dort haben wir angefangen, dort werden wir auch enden. Nachdem der Rolling Stone zuerst über die Nachricht berichtete, wurde die Auflösung von NoFX mittlerweile auch offiziell bestätigt. Das ist Mixtape im OS Radio auf 104,8. Wir hören gleich eine meiner Empfehlungen des Abends. Es macht einfach Spaß, diese Band zu hören. Sie sind aus Schweden und ich freue mich so sehr, dass sie Mixtape kontaktiert haben. Left Hand Black. Ihre Musik zeichnet sich durch einen melodischen Horror-Punk der alten Schule aus mit Einflüssen von Misfits, Ramones und Bad Religion. Ich präsentiere euch Murder You aus dem neuen Album von 2022, Lower Than Saturn. Gleich danach hören wir aus Baskenland Chaotico mit Addicto aus dem neuesten Album. Time before I kill you anyway. No point in crying. The only thing that's gonna happen now is you dying. I'm gonna murder you. Yeah, I chop you up in little pieces. That's what I do. I'm gonna murder you. And no one will recognize you when I'm through. Dave. Punk, Rock und Metal nicht nur aus Spanien. Entdecke hier circa 2 Stunden lang Neuveröffentlichungen, Aktuelles und Klassiker aus Spanien und der ganzen Welt. Genieße alle 4 Wochen Samstag von 20 bis 21 Uhr unglaublich großartige Bands aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene. Hier in Mixtape mit Mercedes Serrada auf OS Radio 104,8. Mehr Infos zur Sendung, Playlist und Podcast zu älteren Ausgaben findest du auf der Homepage mixtaperadio.online. Via Wormhole Death Records haben wir Bringer of the Rain von Sacred Beth bekommen. Eine mexikanische Heavy-Metal-Band, die von Hiram López und Aldo Hernández im Sommer 2021 in Culiacán, Sinaloa gegründet wurde. Eine blutigen, gewalttätigen und heißen Stadt im Nordwesten Mexikos. Thanatology wurde gestern, 16. September 2022, über Wormhole Death weltweit veröffentlicht. Wir machen weiter mit Ginevra aus Schweden und den Song Apologize. Auch seit gestern könnt ihr das Album von dieser Band We Belong to the Stars, heißt das Album, über Frontiers Music finden. Andarás la senda del dolor, así y un pozo de odio febril, la ignorancia tirando de ti. Oye sus voces, lo reconoce. Demonios se visten de cara, hoy compran y venden tu alma, de tu mente sin piedad se adueñarán. Baile de los Caídos, neu mit Pulpul, der Sänger von Escape, aufgenommen. Also man kann es nur als Single finden. Wir machen weiter mit neuen Single der Veteranen Striper. See No Evil hier, No Evil. We'll be right back. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8. Aus Spanien, aus dem gleichnamigen Album Licantros mit Dignidad. We'll be right back.

Er war gestern in Hyde Park, Osnabrück. Endlich war ein Blind Guardian da, gestern und heute mit Somewhere Far Beyond Jubiläumstour, nachdem der erste Termin bereits zweimal verlegt worden war, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe. Deshalb konnte heute mit dieser Ashes to Ashes nicht fällen. Hier ein Mixtape. Ich hätte natürlich auch viele andere Lieder von diesem Album spielen können, aber zufälligerweise habe ich vor 30 Jahren Blind Guardian genau mit dieses Lied dank der Kassette von einem guten Freund kennengelernt. Es könnte nicht anders sein. Ehrlich gesagt hätte ich heute gerne sogar das gesamte Album gespielt und nicht nur diese, aber naja, so viel Zeit haben wir nicht. Es geht aber mit Under the Oak weiter mit Total Trash Metal. Oh, oh! We'll be right back. Infamous City Cast Hard Rock aus Barcelona. Sie haben einen neuen Single via Mail bekommen. Danke an die Band, die wir bereits mit anderen Songs in Mixtape gehört haben. Hier mit Infamous. Es ist kurz vor neun, habe weniger Zeit, mich zu verabschieden. Ich sage aber vielen Dank fürs Zuhören. Am 15. Oktober bin ich wieder da mit Mixtape Nummer 35 und ich hoffe, du bist wieder dabei. Ich wünsche dir einen schönen Samstagabend. Saludos de Mercedes Herrada, buenas noches und bis zur nächsten Sendung. Aber haben wir noch Zeit, um noch ein Lied zu hören. Trauma, Death of the Angel.